Calvinospas Akro, mach mit deiner alten fetten Gangbangs. Denn wenn ich dich beim Namen nenn, lauf besser und renn. Gehst du auf die Knie wie ein Vieh, sag niemals nie. Denn Akro ist der Casanova mit dem goldenen Pullover. Denn Lara ist meine Prinzess. Junge, mach keinen Stress, Akro bezahlt mit Cash. Halt die Fress, Calvinospas, du bist der Trash. Akro, der wahre Flash. Mein Schwanzwunder der Natur, Calvinospas, du bist im Rap-Geschäft die Hur. Ich schau auf meine Uhr, denn bald kriegt Akro deine Alte in seinem Flur, in seiner Villa auf Manila. Im Bett bin ich Killer wie ein Thriller, Akros Haus hier Godzilla, bin der beste Schiller. Akro fährt mit seinen Kindern in die Galaxie. Calvinospas, Akro schickt dich und deine Family mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Anarchie. Calvinospas, hol meine Kinder nicht in deinen Mund, du bist nur ein dummer Hund. Bei dir zu Hause hat die Frau das Sagen, wie in der Villa Kunterbund. Deswegen check Akro, alles 337, Bitches an der Zahl. Scheiß auf den Bitches, ihre Qual. Akro hat die Wahl, denn ich ficke international. Calvinospas, bringst du nicht Akro-Schokobrei, pump ich dich voll mit Blei. Hinterher fickt Akro dein Zuckerschrei. Calvinospas, hältst du und deine Playboy-Bunny-Truppe nicht die Fresse zu. Holt meine Lara heißer wie ne Lava aus Akros Panzerschrank. Du pankst mein Colt aus Gold, meine Hände schneller beim Ziehen, wie die Füße wie Usain Bolt. Calvinospas, beinah begegnen fern, nascht dich Akro wie ein Knopfer. Knoppers, yeah, in deiner Rap-Karriere, Calvinospas, hast du auf deiner Kette das Lappenwappen, Akro, das Faustwappen, Akro wird dich schnappen, Akros Fame wird sich vermehren, Akros Fame wird sich vermehren, wie HIV denn? Calvinospas, ich ficke immer wieder deine Frau, du bist im Rap-Geschäft die Sau. Calvinospas mit deiner alten Macht, Akro und fetten Gangbangs. Denn wenn ich dich beim Namen nenn, lauf besser und renn. Gehst du auf die Knie wie ein Vieh, sag niemals nie. Denn Akro ist der Casanova mit dem goldenen Pullover. Denn Lara ist meine Prinzess. Junge, mach keinen Stress, Akro bezahlt mit Cash. Halt die Fress, Calvinospas, du bist der Trash. Akro, der wahre Flash, mein Schwanz, Wunder der Natur. Calvinospas, du bist im Rap-Geschäft die Hur. Ich schau auf meine Uhr, denn bald kriegt Akro deine Alte in seinem Flur. In seiner Villa auf Manila, im Bett bin ich Killer, wie ein Thriller, mein Haustier Godzilla. Bin der beste Schiller, Akro fährt mit seinen Kindern in die Galaxie. Calvinospas, Akro schickt dich und deine Family mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Anarchie. Calvinospas, hol meine Kinder nicht in deinen Mund, du bist nur ein dummer Hund. Bei dir zu Hause hat die Frau das Sagen, wie in der Villa Kunterbund. Deswegen checkt Akro alles, was sich bewegt. 337 Bitches an der Zahl, scheiß auf den Bitches ihre Qual. Akro hat die Wahl, denn ich fick international. Trinkst du nicht Calvinospas Akro Schokopreis, pump ich dich voll mit Blei. Hinterher fickt Akro dein Zuckerschei. Calvinospas, hältst du und deine Playboy-Bunny-Truppe nicht die Fresse zu. Holst meine Lara heißer wie ne Lava aus Akros Panzerschrank. Du punkst mein Colt aus Gold. Yeah, baby, sexy lady. Meine Hände schneller beim Ziehen, wie die Füße wie Usain Bolt. Calvinospas, beinah begegnen vernascht dich Akro. Akro wie ein Knoppers. In deiner Rap-Karriere, Calvinospas, bist du auf der... Hast du auf deiner Kette das Lappenwappen, Akro das Faustwappen, Akro wird dich schnappen, Akro-Fan wird sich vermehren wie HIV, denn Akro fickt immer wieder, wenn ich will, deine Frau, du bist im Webgeschäft, hier die wahre Sau. Calvinospas, heute ist deine Alten und Akros Hochzeitstag, für dich gibt's einen fetten Sarg. Calvinospas, Akro hat deine Alte im Bett zu 100% überzeugt. Bei unserer Hochzeit haben wir uns beide vor dem Altar verbeugt. Hab ihr mit ihr 3 schöne Kinder gezeugt. Denn deine Bitch hat es never bereut. Sie hat Krebs gestreut. Agro ist stolz auf sich, heute mach ich nix, guck auf YouTube und so dicker, voll viele Klicks, denn Calvin Nossas. Agro fickt deine Schicks, ohne Agro läuft hier im Rap-Geschäft gar nix, meine Hände schneller wie der Blitz. Yeah, ich fick deine Schicks, du Bitch, Lilo und Stitch, Bitch. Fokus, Fokus, Fokus in Sala bin ja Leute. Calvin Nossas, Afro, holt sich deine Beute, denn meine Jugend und Liebesleben war schlimm. Yeah, ich brauch keinen Simsalabim. Yeah, baby, sexy lady, yeah, baby. Calvin Nossas, Afro, kommt vorbei mit seiner RPG aus seiner Hose, denn du hast garantiert in deinem Leben die falschen Lose. Yeah, baby, sexy lady, was los, da sitzt ja schon die nächste Schicks auf Afro-Schoß. Deine Bitch, Lilo und Switch Bitch, Calvin Nossas, ich vernasch dich wie ein Knoppers an einer Line. Du bist im Rap-Geschäft der Schwein, ich trink mein Rotwein im Schloss Wolfenstein. Akro ist hier im Rap-Geschäft der Newcomer, World Runner, Gold Ketter, Top Scorer, Turtle Shredder, yeah, Baby, mein Leben war immer ein Hin und Her, wie die Waage, keine Frage, ich wollte aufgeben, nach Glück streben, doch Gott sagte, steh auf, Akro, und kämpfe, denn in der Luft liegen toxische Dämpfe, denn, yeah, Baby, sexy Lady im Sport, bekommst du, Calvin Nossas, nur Krämpfe, denn Akro, verpasst dir ein paar toxische Dämpfe. Calvin Nossas, Akro ist hier in der Nähe. Du Krähe, ich bin hier die Vogelscheuche. Aber du, Calvin Nossas, im Rap-Geschäft die klare Seuche. Yeah, sexy Lady Baby, weil Akro so gut für dich Lara rappen kann, hält Calvin Nossas Family den Atem an. Yeah, sexy Lady Baby, so ist my life, highlight mein Schwanz immer steif. Akro gibt den Bitches never mein Herz, denn immer wieder dieser Schmerz. Ich gebe Calvin Nossas seine Alte nur noch Medizin, mein Schwanz, denn der kann's. Yeah, baby, sexy, lady, Lilo und Switch, Bitch. Ich bin den Chickers, ihr Dragon, denn ich darf am Ende, yeah, Calvin Nossas bei deiner Bitch ihn reinstecken, bis die Frecken checken, ihr Deppen, yeah, baby. Yeah, baby, sexy lady, würden wir unsere Bitches kontrollieren, würden wir Männer nicht durch die Hölle marschieren. Früher asig als Kind, Kellogg's, doch heute Sniper, ich dich weg wie bei Black Ops. Ah, Großbeine auf dem Spielfeld sind so turboschnell wie ein Galado-Geschwader. Ich komm mir vor wie die Geschwindigkeit in der Luft, wie ein Adler, yeah. Wenn ich meiner Ex in die Augen schaute, kam ich mir vor wie die Schlangengöttin Medusa, Sharkusa, yeah. Ich und Akro und Gott sind das Team. Wir trinken ein Chimbeam. An meiner Seite ein wahrer Jackpot, nämlich Gott. Denn Akros Beliebtheitsgrad auf WhatsApp und Facebook, YouTube bin ich Oberliga, Überflieger, yeah. Alle wollen mein Remake, ich bin kein Fake, denn der Mann, dann ich, dreimal Echo, Echo, Anarchie, Galaxie, yeah, sexy Lady, Baby, sexy Lady, yo, hier ist Christo Akro, ich bin zurück, an dem Glück, in der Hose mein bestes Stück.